Zwölftens. Unterhalten bzw. unterhielten Sie Verbindungen auch zu anderen nationalen Organisationen? Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu diesen anderen Gruppen beschreiben? Ich unterhalte eine Vielzahl von Kontakten zu anderen Gruppen des In- und Auslandes. Schon zu Zeiten des KDS waren viele gleichzeitig auch Mitglieder anderer Organisationen, was nicht nur gestattet war, sondern ausdrücklich erwünscht war. Wir sahen und sehen uns nicht als Konkurrenz zu anderen, sondern als wertvolle Ergänzung, da wir den Befreiungskampf durch unsere Bemühungen in den Bereichen Querfront und Auslandsarbeit um wichtige Komponenten bereichern wollen. Auch nach der Selbstauflösung des KDS hat sich an der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit nichts geändert. Auch unsere Ziele werden wir ja nicht aus den Augen verlieren.